Apostelgeschichte, Kapitel 23. Paulus aber sah den Hohen Rat an und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, ich bin mit allem guten Gewissen gewandelt vor Gott bis auf diesen Tag. Der hohe Priester Ananias aber befahl denen, die um ihn standen, dass sie ihn auf den Mund schlügen. Da sprach Paulus zu ihm: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Sitzest du, mich zu richten nach dem Gesetz, und heißest mich schlagen wider das Gesetz? Die aber umherstanden sprachen: Schiltst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach: Liebe Brüder, ich wusste es nicht, dass er hoher Priester ist, denn es steht geschrieben: Den Obersten deines Volkes sollst du nicht schmähen. Da aber Paulus wusste, dass ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat: Ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und eines Pharisäers Sohn. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. Da er aber das sagte, ward eine Zwietracht unter den Pharisäern und Sadduzäern, und die Versammlung spaltete sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch einen Engel, noch einen Geist. Die Pharisäer aber lehren das alles. Es ward aber ein großes Geschrei, und etliche Schriftgelehrte von der Pharisäerpartei standen auf, stritten und sprachen: Wir finden nichts Arges an diesem Menschen. Vielleicht hat doch ein Geist oder ein Engel mit ihm geredet. Da aber die Zwietracht groß ward, befürchtete der oberste Hauptmann, sie möchten Paulus zerreißen, und hieß das Kriegsvolk hinabgehen und ihn von ihnen reißen und in die Burg führen. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach: Sei getrost, denn wenn du für mich Zeuge warst in Jerusalem, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Als es aber Tag ward, taten sich etliche Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis dass sie Paulus getötet hätten. Ihrer aber waren mehr als 40, die solchen Bund machten. Die traten zu den hohen Priestern und Ältesten und sprachen: Wir haben uns hart verschworen, nichts zu essen, bis wir Paulus getötet haben. So wirkt nun ihr mit dem hohen Rat bei dem Oberhauptmann dahin, dass er ihn zu euch herunterführe, als wolltet ihr ihn besser verhören. Wir aber sind bereit, ihn zu töten, ehe denn er vor euch kommt. Da aber des Paulus Schwestersohn von dem Anschlag hörte, ging er hin und kam in die Burg und berichtete es Paulus. Paulus aber rief zu sich einen von den Hauptleuten und sprach: Diesen Jüngling führe hin zu dem Oberhauptmann, denn er hat ihm etwas zu sagen. Der nahm ihn und führte ihn zum Oberhauptmann und sprach: Der Gefangene Paulus rief mich zu sich und bat mich, diesen Jüngling zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen habe. Da nahm ihn der Oberhauptmann bei der Hand und trat beiseite und fragte ihn: Was ist's, dass du mir zu sagen hast? Er aber sprach: Die Juden sind eins geworden, dich zu bitten, dass du morgen Paulus vor den Hohen Rat herunterbringen lassest, als wollten sie ihn besser verhören. Du aber traue ihnen nicht, denn es lauern auf ihn mehr als 40 Männer von ihnen, die haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis dass sie ihn getötet hätten, und sind jetzt bereit und warten auf deine Zusage. Da ließ der Oberhauptmann den Jüngling von sich und gebot ihm, niemand zu sagen, dass er ihm solches eröffnet hätte. Und der Oberhauptmann rief zu sich zwei Hauptleute und sprach: Rüstet 200 Kriegsknechte, dass sie nach Caesarea ziehen, und 70 Reiter und 200 Schützen auf die dritte Stunde der Nacht, und haltet Ziere bereit, dass sie Paulus draufsetzen und bringen ihn wohlbewahrt zu Felix, dem Landpfleger. Und er schrieb einen Brief, der lautete so: Claudius Lysias, dem edlen Landpfleger Felix, Gruß zuvor. Diesen Mann hatten die Juden gegriffen und wollten ihn töten. Da kam ich mit dem Kriegsvolk dazu und riss ihn von ihnen, als ich erfuhr, dass er ein römischer Bürger ist. Da ich aber erkunden wollte die Ursache, um deretwillen sie ihn beschuldigten, führte ich ihn hinunter vor ihren hohen Rat. Da fand ich, dass er beschuldigt ward wegen Fragen ihres Gesetzes, aber keine Anklage gegen sich hatte, des Todes oder des Gefängnisses wert. Und da vor mich kam, dass etliche auf ihn lauerten, sandte ich ihn alsbald zu dir und wies auch die Kläger an, dass sie vor dir sagten, was sie wider ihn hätten. Die Kriegsknechte, wie ihnen befohlen war, nahmen Paulus und führten ihn bei der Nacht nach Antipatris. Des andern Tages aber ließen sie die Reiter mit ihm ziehen und kehrten wieder in die Burg zurück. Als aber jene nach Caesarea kamen, übergaben sie den Brief dem Landpfleger und überantworteten ihm auch Paulus. Da der Landpfleger den Brief las, fragte er, aus welchem Lande er wäre. Und da er erfuhr, dass er aus Zilizien wäre, sprach er: »Ich will dich verhören, wenn deine Verkläger auch da sind«, und hieß ihn verwahren in dem Palast des Herodes.